wheels, but in the end it's still dunk and wheels. LIF, can't feel Deutschland. LIF, doesn't seem to see sight. LIF, can't feel a bike. LIF, let's make a feeling for the eye. Schon auf eurer Seite und kämpfen gegen die Bottenleute. RAF, kämpft für Deutschland. RAF, doch ich kenne dich ein. RAF, kämpft nur weiter. RAF, das bringt ein viele Feinde ein. Doch